Take it some cups of the dory. Take it some cups of the dory. Take it. Bist du etwa ein guter Freund? Rafter, Fakte, Lambert?